solche Männer und Frauen, es gibt noch eine Reihe anderer Argumente, die den Status quo als das illustrieren, was er ist. Ganz sonderbarerweise werden zum Beispiel die im Saargebiet lebenden Franzosen als die zuverlässigsten für den Status quo gekennzeichnet. Das hat der Straßburger Sender vergessen zu sagen bis jetzt. Es ist doch sehr verwunderlich, dass die Franzosen angehalten werden, Status quo zu wählen, weil das eine urdeutsche Angelegenheit ist. Oder ist vielleicht doch diese urdeutsche Angelegenheit eine urfranzösische Angelegenheit? Ich weiß es nicht. Oder will etwa der Straßburger Sender seine Landsleute zu Verrätern machen, damit sie das tun, was er täglich als urdeutsch propagiert? Oder sollte gar der Straßburger Sender am Ende vor lauter Status quo bis auf den heutigen Tag vergessen haben, dass es auch eine französische Lesung gibt? Es ist wahrhaftig für die Beteiligten eine kitzelige Sache, sich durch Fußangeln und Selbstschüsse im eigenen Gestrüpp und Gehege hindurch zu finden. Wenn man ihrer zu viele legt, hängt man am Ende selbst darin. Es hat sich in den letzten Wochen zum Vollzug dieses Schicksals vieles getan, sodass wir heute schon am offenen Grabe dieses urdeutschen Staates quo stehen. Es ist durchaus begreiflich, dass die Hinterbliebenen des Status quo, zumal die Erbschaft für sie, wenn es nicht für alle, sehr glückverheißend ist, wie die betrogenen Betrüger sich benehmen. Das war schon immer so, dass der Delinquent noch auf dem Schafott seine Unschuld beteuert hat. Warum soll es nicht verständlich sein, dass die Status quo-Delinquenten bis zum letzten hysterisch ihr besseres Deutschtum proklamieren, wenn sie auch im Stillen an den Frau denken? Als die sogenannte Freiheitsfront am letzten Sonntag durch die Straßen der Stadt Saarbrücken marschierte, da gab sie ja schon den Anschauungsunterricht von ihrem Abschied. Nieder mit Hitler! Völker her die Signale! Heil Moskau! Das war Status quo. Diese Woche noch, also ehe der Status quo von der kühlen Erde bedeckt wird, werden die letzten Repräsentanten dieses Status quo der Welt noch einmal alles das demonstrieren, was ihnen die Verzweiflung eingibt. Aber ihnen allen und auch denjenigen, die als Fremde deutsches Land und deutsches Volk dieser Prüfung unterzogen, müssen wir eigentlich in einem bestimmten Sinne dankbar sein. Sie haben ihr Teil dazu beigetragen, dass das Bekenntnis am 13. Januar so wird, wie es als deutsche Menschen es werden muss, wie es für deutsche Menschen überhaupt für die Zukunft des Saargebietes sein wird. Wenn man bedenkt, dass der deutsche Gruß als Demonstration für Deutschland betrachtet wird, wenn man weiß, dass derjenige, der davon redet, als Deutscher sterben zu wollen, und weiß, dass das strafbar ist, wenn man erlebt, dass deutsche Menschen ihre deutschen Brüder aus Amerika empfangen, nur deshalb von Immigrantenpolizisten auseinandergetrieben werden, weil sie ihre Brüder begrüßen wollen, dann muss man wahrlich sagen, sie machen alles richtig, weil sie es falsch machen. Und weil sie alles so falsch gemacht haben, drum ist alles heute so richtig im Tage gewesen. Sie sind wie jener Geist, der stets das Böse will und doch das Gute schafft. Meine Herren von der ausländischen Presse, Sie haben ja selbst ein wenig von dem erlebt, was hier zur Sprache kam. Auf dem Versammlungsplatz in Saarbrücken befanden sich mit allen Elsässern, Lothringern, Emigranten und Winterjährigen etwa 20, vielleicht auch 25.000, meinetwegen 30, 35.000. Im Laufe dieser Woche dürfte wohl die Höchstleistung von Lüge und Niedertracht der Welt vorgesetzt werden. Sie haben mit 150.000 geendet am Straßburger Sender. Sie haben vielleicht gehört, wie der Straßburger Sender das Verhältnis zwischen der deutschen und der antideutschen Demonstration auf den Kopf stellt. In diesem Verhältnis zwischen Wahrheit und Lüge bearbeitet Herr Max Braun, bearbeiten gewissenlose Hetzer schon Jahr und Tag Sie, meine Herren, von der ausländischen Presse. Sehen Sie sich einmal Deutschland an. So lügen Sie schon 2 Jahre über Deutschland. Gehen Sie mit uns durch das Land. Und dann erst soll man urteilen über uns. Ich sage das deshalb, meine Herren von der ausländischen Presse, weil Sie eine große Verantwortung haben und wir, ganz Deutschland, Ihnen dankbar ist, wenn Sie uns zum Frieden verhelfen. Im Laufe dieser Woche dürfte wohl die Höchstleistung von Lüge und Niedertracht der Welt noch vorgesetzt werden. Etwa vor 3 Stunden hat man vom Sender hören können, dass Hitler und seine Regierung zurücktritt. Und der Clou ist doch der dazu. Sie sagen, am Montag werden sie aber wieder kommen. Sie treten nur zurück, damit alles im Saargebiet für Deutschland stimmen soll. Meine Herren, und wenn Sie mich nun fragen, ist es richtig, was Braun schreibt, dass sofort nach der Rückgliederung in Neunkirchen ein Konzentrationslager errichtet wird? Da muss ich Ihnen sagen, diesen Gefallen werden wir den Herren Emigranten nicht tun. Denn sie wünschen sich ein Konzentrationslager in Neunkirchen, damit sie nach ihrem Abschub aus einem anderen Versteck wieder Grund hätten zur Fabrikation von Gräuelmärchen. Ich versichere feierlich, dass wir den saarländischen Arbeiter aus den Klauen dieser Hetzer über den Weg einer kameradschaftlichen Verbundenheit und mit größter Sorge um sein soziales Wohlergehen befreien werden. Und wenn von mir, wie das in den letzten Tagen behauptet wird, gesagt wird, ich sei ein Freund des Konzentrationslagers, wie mir selbst verschiedene Pressevertreter des Auslands unterbreitet haben, meine Herren, im Gau-Pfalz gibt es kein Konzentrationslager. Ich bin der Auffassung, dass man in den allermeisten Fällen Hunger und daraus entstandene politische Verwirrung und Hass nicht beseitigen kann durch Konzentrationslager, sondern indem man den verhetzten Menschen die unsozialen Voraussetzungen für ihre Einstellung nimmt. In ein Konzentrationslager aber gehören die Hitler, die 2 Völker nicht zur Ruhe kommen lassen, weil die ja sonst ihre Zeit abgelaufen ist. Nicht zuletzt wären auch Konzentrationslager, das sei auch einmal offen gesagt, für jene angebracht, die sich berufen fühlen, anderen Menschen an der Saar, weil sie glauben, sie wären die besseren Deutschen, immer mit Konzentrationslager zu drohen.